In der Hamburger Buchhandlung sehe ich sie oft. Unscheinbare Besucherinnen in unschätzbarem Alter. Sie tragen praktische Bequemschuhe, helle Hose, pastellfarbenen Seidenschal. Alles wie weich gezeichnet. Bloß nicht auffallen, nicht sichtbar werden. Als würden sie sich schämen. Und dann steht so eine Dame auf einmal neben mir, blättert in den Neuerscheinungen und fragt mit interessiertem Lächeln: Haben Sie dieses Buch schon mal gelesen? Sie trägt einen modischen Haarschnitt, eine Art kurzen, fransigen, blond gefärbten Bob, grün-blauen Lidschatten, hellen Lippenstift. Und es ist ein irgendwie hintergründiges Funkeln in ihren Augen. Wir kommen ins Gespräch. Ja, dieses Buch mit den roten Äpfeln auf dem Umschlag möchte sie kaufen. Familiensaga über 3 Generationen hinweg. Vertreibung, Sehnsucht, wiedergefundenes Glück. Sie verstaut den neuen Lesestoff in ihrer Handtasche, lächelt nochmal und dreht sich um. Ich schaue ihr kurz nach, spüre einen Hauch von Neugier und weiß nicht warum. Kurz entschlossen frage ich, darf ich sie nach Hause begleiten? Das habe ich noch nie bei einer Fremden gemacht. Warum nicht, lautet ihre prompte Antwort. Wir fahren 2 Stationen mit der U-Bahn, nehmen dann den Bus und sind bald da. Auf der linken Seite Einfamilienhäuser, auf der rechten Reihenhäuser aus den 60er Jahren. In einem wohnt Irmgard. Sie schließt auf, lässt mich in ihr Wohnzimmer und in ihr Leben. Aus einer Schublade holt sie ein altes Ex-Libris-Heftchen, klebt ein schwarz-weißes Viereck mit Rosenblüten und Knospen in das neue Buch und schreibt ihren Namen in das Viereck. Irmgard im Glück. Feature von Julia Solovieva. Everybody loves somebody sometimes. Irmgard dreht sich langsam um und hebt ihre linke Hand. Und das habe ich immer noch so in mir, dass ich gleich so, wenn Musik kommt, bewegen muss. Ich habe schon mit meinem Freund getanzt. Wenn Nein. Ich dann so anfange, dann kommt er, ja. Ja, schön. Ja, das ist die Platte. Also gibt es da auch einen Freund? Montag. Montag ist unser Tag und dann, wenn er nochmal kann, irgendwie nochmal. Donnerstag, Freitag oder so. Also Montag länger, möglichst lange. Heute ist Dienstag, dann war ja, er gestern hier. Ja, ab 1 Uhr bin ich in freudiger Erwartung, lese noch ein bisschen Zeitung oder ein Rätsel oder so und gucke dann in die Richtung, wo ich sehe ihn ja kommen. Und wenn er mich auch sieht, dass ich hier bin, dann kommt er gleich hier über die Terrasse. Dann sagt er, das alte Gesindel kommt durch die Hintertür, sagt er dann so lustig. Das alte Gesindel kommt durch die Hintertür und dann kommt er hier hinten rein. Ja, und dann bringt der Meister irgendwas mit zu essen, packen wir in der Küche aus. Aber dann trinken wir erstmal einen Wein und dann kochen wir ein bisschen zusammen. Und ja, und dann essen wir, dann sehen wir ein Filmchen und dann... Aber es gibt ein Problem, sagt sie. Der Mann hat nämlich eine Frau. Manchmal ruft sie auch schon an, neulich auch nochmal. Und dann war er zwar noch hier. Er sagt, sag mal, ich bin gerade weg. Ich sage, ja. Ich glaube erst mehr bei mir, bei dir, als bei mir. Ja, so ist das. Mhm. Ja, sie weiß, dass er hier ist. Das weiß sie schon immer. Und ja, sie weiß es, ja. Mhm. Aber das ist nicht das einzige Problem. Also ich hatte eine Freundin, die Gudrun, mit der können wir drüber sprechen. Aber diese Gudrun ist nun leider nicht mehr in Hamburg. Die hat auch eine feste Beziehung jetzt. Mit einem gleichaltrigen Mann, sind beide 76. Und sie ist meist immer in Neuwulmsdorf, wo er wohnt. Mit der kann ich nur nicht mehr drüber reden. Das war die einzige, mit der ich darüber reden konnte. Meine Tochter ahnt es ein bisschen, aber der kann ich es natürlich auch nicht so sagen. Und sonst wäre da niemand, wo ich das könnte. Die anderen, die würden alle sagen, das gibt ja auch sehr viele, die sind ja alle etwas jünger, aber die haben schon lange mit keinem Mann geschlafen. Also, das ist lange vorbei. Mhm. Ich versuche, ihr Alter zu schätzen. Betrachte ihre Hände, die Form ihrer Finger, die perlmuttfarbenen Nägel, die Haut ihrer Unterarme. Wie alt mag sie sein? 75? 80? Sie geht in den Flur. Auf der Kommode unter dem Garderobenspiegel liegen eine Wochenkarte für Bus und Bahn und eine Taschenlampe auf einem weißbestickten Deckchen. Drumherum tanzen ein Einhorn, eine Kuh und eine Giraffe aus weißem Porzellan. Irmgard schaut in den Spiegel. Ich werde ja 95, das ist ja schon Wahnsinn. 95? Ja, also ich denke, dass ich im Grunde meiner Frisur irgendwie immer halb treu geblieben bin. Die war nicht so sehr viel anders. Und natürlich war ich rotblond, die Farbe war besser. Es ist nur so ein bisschen Farbe drin. Es ist keine Färbung, es ist nur ein Tönungsfestiger drin. Und ich denke, ich komme damit zurecht, hoffentlich noch ein bisschen lange. Ja, und sonst natürlich bin ich etwas dicker geworden, hier um die Hüfte, wie leider alle werden. Sie zupft ihr T-Shirt zurecht und zeigt auf ihre fülliger gewordene Taille. Ich denke, mein Busen ist noch ganz annehmbar sonst, wenn ich hier so wäre, wäre ja toll. Und ja, und so weiter. Laufen kann ich auch noch. Und ich könnte zufrieden sein, denn mehr kann man wohl nicht erwarten, wenn man so alt geworden ist. Mhm. Sie streicht sich eine Haarsträhne aus der Stirn, betrachtet ihr Gesicht im Spiegel. Ich habe nie was an meinen Augenbrauen eigentlich gemacht, weil ich ja so ein bisschen Pony trage. Es kaschierte so ein bisschen die Augenbrauen. Ich habe nur die Wimpern getuscht immer. Wimpern getuscht und so ein bisschen Lidschatten und Wimpern getuscht. Augenbrauen habe ich eigentlich nie was gemacht. Und ansonsten ja so ein bisschen Tönungscreme, ein bisschen Rouge mal drauf, ein bisschen Lippenstift. Das ist ja auch das Gängige. Und nachts ein bisschen gereinigt die Haut, ein bisschen Creme drauf gemacht. Aber nichts Besonderes, nichts Besonderes, total normal. Sie schneidet eine Grimasse. Natürlich ist das Gesicht so ein bisschen, ja, wie soll ich das denn, breiter, so ein bisschen aus dem Leim gegangen, wie alles, ne? Ein bisschen. Ich weiß es nicht, also irgendwie, natürlich ist es anders geworden. Verändert sich ja alles. Und da ist es wieder. Ne? Dieses Blitzen in ihren Augen. Man muss dann nachher später aber sich sagen, nur das Aussehen alleine macht es nicht. Es muss eine Ausstrahlung, haben. Und die Ausstrahlung kannst du auch noch haben, wenn du älter bist, wenn du sie hast. Behaupte ich jetzt mal. Ob sie viele Komplimente bekommt? Mein letztes Kompliment, ja. Ich glaube, es war noch vor einer Woche. Natürlich immer mit der Randbemerkung, für dein Alter bist du aber toll. Sie zieht die Stirn in Falten und die Augenbrauen hoch. Wirkt ein wenig unzufrieden. Naja, das Alter könnte ja wegbleiben, das weiß ich ja selber, dass ich alt bin. Besonders, sagt sie beiläufig, weil ihr Freund 30 Jahre jünger ist. Ja, seine Mutter ist 4 Jahre jünger als ich. Bei dir war es immer so schön und es fiel mir unendlich schwer zu gehen. Bei dir, da, da, da, da, da. Am Mittwochabend empfängt mich Irmgard missgestimmt. Er hat nicht angerufen. Er war, ja, wann war er hier, was heute? Heute ist Mittwoch. Er war am Montag hier und hat gestern und heute nicht angerufen. Ja. Nur ist morgen Donnerstag. Und wenn er sich morgen nicht meldet, dann ist es soweit. Ja. Seine Frau ist eifersüchtig und will ihn nicht zu ihr lassen. Und nun habe ich nichts gehört. Ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe ja, er kommt morgen wieder. Sonst rufe ich dich an und weine. Ja, wenn man sich darauf einlässt, ich habe ja selber Schuld. Aber es läuft 5 Jahre, ich kann das auch nicht ändern. Doch, es ist auch zwischen uns ganz toll eigentlich. Sie spricht weiter und irgendwie beschleicht mich allmählich ein komisches Gefühl. Vielleicht ist es doch nicht so ganz wahr, was sie da erzählt. Vielleicht gibt es gar keinen Mann. Vielleicht ist er nur eine Fantasie. Ich will der Sache auf den Grund gehen und stelle Fragen. Gott. Und was habt ihr gestern gegessen? Was haben wir denn gegessen? Ach so, er hat kleine Schweinesteaks gemacht und grüne Bohnen. Und Kartoffeln wahrscheinlich. Pellkartoffeln, ich mache immer. Dann mach du mal deine Pellkartoffeln, wie immer. Na gut, mache ich auch. Weil es ganz einfach ist. Pellkartoffeln, dann pelle ich sie schnell ab. Ich schäle sie also nicht. Ich finde es einfacher zu pellen, nachdem es ja ein bisschen heiß ist. Aber meine Hände sind schon so geübt, dass ich das so ganz gut machen kann. Ich lasse mir nichts anmerken. Suche nach Spuren eines Mannes. Die Rosen sind von ihm. Irmgard zeigt auf die Vase mit Blumen. Aus seinem Garten. Gut. Dann entdecke ich einen Rotweinfleck vor mir auf der hellen Tischdecke und frage nach. Ja, dort sitzt er immer, antwortet sie. Mir schräg gegenüber. Das ist sein Platz. Ich sitze hier. Ich trinke immer Weißwein, er trinkt Roten. Und dann nachher sitzt er in dem Sessel und sehen einen Film. Und welchen Film haben Sie gestern gesehen? Über die Invasion der Alliierten in Frankreich, antwortet sie ohne zu zögern. Und am Schluss? Ich war doch damals in Frankreich. Sitzt sie auf seinem Schoß. Und dann ist die Vorstellung zu Ende. Und wie hat sie diesen Mann kennengelernt? Im Kirchenblatt war ein Aufruf, dass Vorträge wären über das alte Rom. Und da habe ich gedacht, da kannst du ja mal hingehen, hast eh nichts anderes vor. Das fing dann abends um 6 oder 7 an in der Kirche bei uns, in diesem großen Raum davor. Und dann bin ich dann hingegangen. Ja, und dann erschien ein sehr gut aussehender jüngerer Mann, der sehr gut und klug und sehr lachend und fröhlich den Vortrag hielt über das alte Rom. Ja, und dann war das ja Winter und ich war nur die Älteste immer wieder, wie immer, schon lange von allen Leuten. Und es war eben Winter, wie gesagt, auch ein bisschen glatt und so. Da brachte er mich nach Hause, ich durfte ihn in seinen Arm nehmen. Ja, und beim dritten Mal nach Hause bringen, habe ich dann gesagt zu ihm, wollen Sie nicht mit reinkommen und ein Glas Wein trinken? Und er kam sofort mit rein. Und jetzt im Nachhinein hat er mir erzählt, ich habe immer darauf gewartet, wann sagt sie das endlich? Naja, und dann daraus entwickelte sich noch eine weitere Freundschaft. Ne? Und alle schönen Abends, dass wir dann hier gesessen hatten und noch einen Wein getrunken, da stand er auf und zog seine Jacke aus, weiß ich noch irgendwie, warum weiß ich auch nicht, und sagte, ich glaube, ich habe mich in sie verliebt. Und mein Herz klopfte, ich dachte, was ist das denn? War ganz neu für mich. Ne? Naja, und da begann dann unsere kleine große Liebe. Unser kleines gestohlenes Glück, wie er es immer nennt. Fünf Jahre her. Wir haben gerade fünf Jahre war es, ist es her. Wir kennen uns für 5 Jahre her. Also keine Eintagsfliege. 5 Jahre. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen, es gibt so viele auf dieser Welt, ich liebe jeden, der mir gefällt. Ich liebe jeden, der mir gefällt, und darum will ich heut dir gehören, du sollst mit Treue und Liebe schwören, wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein, ich liebe auch und will. Am Donnerstag ist Irmgard beim Friseur. Nein, mitkommen geht nicht. Das ist zu intim. Und außerdem gibt es leider keine Neuigkeiten. Er hat sich immer noch nicht bei ihr gemeldet. Prost. So, als ich am Freitag bei Irmgard vorbeischaue, hat sie Herrenbesuch. Unser literarisches Gelingen. Nochmal, das klingt... Ja. Klingt nicht. Shepard. Prost, bing, bing. Faust, der gute zweite Teil. Wir sind ja beim ersten. Ja, ja. Beim ersten Teil. Irmgard blättert in ihrem Buch, sucht die passende Stelle aus. Ihr Haar hat viel mehr Volumen und Schwung. Ihre Lippen glänzen rosa. Sie liest das Gretchen und ihr Gast liest den Faust. Sie proben und ich darf still daneben sitzen. Ich fühle es wohl, dass mich der Herr nur schont. Er raubt sich lässt, mich zu beschämen. Ein Reisender ist so gewohnt, aus Gütigkeit für lieb zu nehmen. Ich weiß so gut, dass solch erfahrener Mann mein Armgespräch nicht unterhalten kann. Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weiber dieser Welt. Weisheit. Ach so. Das ist ein falscher Versprecher, Manni. Aber hallo. Entschuldigung. Also nochmal. Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weisheit dieser Welt. Er küsst ihre Hand. Das hat ja was. Das hat ja was Aufregendes, was Spritziges, wo sie sich so nähern. Das ist ja bei jedem Paar so. Wenn da so versucht wird, geht es nicht, was machst du, kann ich dann, wie weit komme ich oder so. Das ist immer sehr prickelnd. Irmgards Gast ist groß und schlank. Er hat graue Locken und ein charmantes Lächeln. Ihr seid wohl viel allein? Ja, unsere Wirtschaft ist nur klein. Und doch will sie versehen sein. Wir haben keine Magd, muss kochen, fegen, stricken und nähen und laufen früh und spät. Und meine Mutter ist in allen Stücken so akkurat. Nicht, dass sie just so sehr sich einzuschränken hat. Wir könnten uns weit eher als andere regen. Mein Vater hinterließ ein hübsches Vermögen, ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt. Doch habe ich jetzt so ziemlich stille Tage. Mein Bruder ist Soldat, mein Schwesterchen ist tot. Naja, und es werden so 2 Facetten gezeigt, ne? Ja. Einmal die komische Seite und diese zarte... Ja, die zarte, sehr zarte Beziehung. Die kleine Pflanze, die da wächst und so. Und auf der anderen Seite der Das böse Spiel. Ja. Auch eben so weiter, also wie er, oh, kleine Engel sagt und so, diese Zärtlichkeiten, die man also selten, also heute auch nicht mehr so hat und so. In dem Sinne nicht, so meine ich. Und sie sagt, ich schlug die Augen nieder. Also jede Frau ist dann noch so ganz keusch und ehrbar und guckt ihn dann gar nicht an oder so, wagt es gar nicht, ihn anzugucken oder so. Ist Irmgards Gast der Freund, der geheime Geliebte, von dem sie erzählt hat? Das Alter würde ja passen. Und die beiden lesen wie ein perfekt eingespieltes Team. Ich war bestürzt. Mir war das nie geschehen. Es konnte niemand von mir Übles sagen. Ach, dachte ich, hat er in deinem Betragen was Freches, Unanständiges gesehen? Es schien ihn gleich nur anzuwandeln, mit dieser Dirne grad hin zu handeln. Gestehe ich's doch, ich wusste nicht, was sich zu eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte. Allein gewiss, ich war recht bös auf mich, dass ich auf euch nicht böser werden konnte. Süß Liebchen. Lasst einmal. Achso, das ist die Margarete, ja. Lasst einmal. Was soll das? Ein Strauß? Nein, es soll nur ein Spiel. Wie? Geht, ihr lacht mich aus. Was murmelst du? Er liebt mich nicht. Du holdes Himmels Angesicht. Liebt mich nicht, liebt mich nicht. Er liebt mich. Ha, mein Kind, lass dieses Blumenwort dir Götteranspruch sein. Götterausbruch sein. Er liebt dich. Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich. Das war während des Krieges und wir hatten schon telefoniert. Ich dachte, ich habe diesen Telefondienst gemacht und er hat auf solche Fluchwache gesessen und wir telefonierten immer und kannten uns schon und haben ein bisschen so rumgealbert. Und dann hieß es ja eben, wir wollen uns auch mal treffen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum nicht, können wir auch machen. Das berühmte erste Mal. Bei Irmgard Weiß 1939, mit 18 Jahren. Wir hatten ja alle keine Möglichkeiten, dass wir irgendwie ein Bett hatten irgendwo. Es passierte also draußen. Sein Militärmantel lachte irgendwo auf dem Rasen. Und ja, und es gab damals ja auch noch mehr Ecken als jetzt, wo niemand kam, wo man auch alleine war oder so. Gab es schon mehr. Und da ist es dann passiert, das erste Mal, ja. Nachher hatten wir schon mal irgendwie ein Zimmer. Aber wie gesagt, er war ja verheiratet und es kam ein böses Erwachen. Wir waren ein halbes Jahr zusammen, dann war Ostern. Und da kam sie aus Berlin an, weil ihr zugetragen worden war, ihr Mann geht, glaube ich, fremd oder so. Und dann kam sie dann angerauscht und war bei meiner Wirtin, wo ich wohnte. Wir wohnten damals immer so, hatten so ein Zimmer. Und ich ahnte noch gar nichts. Und ich musste bei meiner Wirtin von meinem Zimmer durch die Küche der Wirtin gehen, um rauszukommen. Und da saß sie mit dieser Frau. Und ich hatte irgendwie das irgendwie schon durch die Tür gehört. Ich denke, es muss sie sein. Oh Gott, was ist da los? Und dann bin ich stolz so mein Haupt so beigegangen und habe gesagt, einen Mann wie Ihren Mann will ich gar nicht, den können Sie behalten. Das war so richtig so, dieses Junge, ich bin ja jung und behalte mal deinen blöden Kerl und so. Das habe ich, natürlich habe ich geheult, aber das habe ich gesagt. Ne? Darf ich dir vielleicht ein Brötchen anbieten? Ach, das wäre jetzt schon nett. Sie legen eine Pause ein. Wenn du das erst könntest. Jetzt wird mir Irmgards Besucher vorgestellt. Bitte, er heißt schön. Stefan und ist Schauspieler. Und er ist nicht Irmgards Freund. Die beiden proben für einen Auftritt beim Gemeindefest. Wir schneiden die durch und dann kann jeder. Irmgard schneidet Brötchen auf. Die frischen Radieschen, die halbierten hartgekochten Eier, die Lachsscheiben und die Gürkchen sind appetitlich angerichtet. Ja, klaro. Ohne Butter ist doch kein Leben. Sie streicht Butter auf ihr Brötchen, nimmt ein Stück Lachs und erzählt weiter, wie sie sich aus Liebeskummer für einen Auslandseinsatz meldet und ins besetzte Frankreich geschickt wird. Du bist aber von Haus aus Hamburgerin. Nein. Nee. Ich komme aus Pommern. Aus Hinterpommern, bin ich sehr stolz drauf. Jawohl, ich bin eine Pomeranze. Und zwar da oben, mein Ort heißt Rügenwalder Teewurst, sagt ihr vielleicht was. Ja, ja. Da komme ich her, von der Rügenwalder Teewurst. Und es war ein kleiner Ort, das an der Ostsee lag. Mit Ostseewasser bin ich ja getauft worden, so heißt es. Und da habe ich also, das sagt meine Mutter ja so früh, da bin ich erst knapp 2 gewesen. Und da hat meine Großmutter mich zu sich nach Stargard geholt. War ich also von der Küste weg. Jeden Montag kam die Fischfrau. Bei ihr wurde geräucherter Aal gekauft und Schlunde, die man lange schuppen musste. Da aß man am Abend das schwarze, kräftige Brot mit Butter, Aal oder Bückling. Zu den Kindergeburtstagen gab es rote Grütze mit Vanillesoße. Der Großvater war herzlich und liebenswürdig. Er nannte seine Enkelin Sonnenschein und teilte mit ihr die teure Leberwurst. Die Großmutter war kalt die Tante verschlossen. Leider starb mein Großvater, als ich 9 war. Und den, also an den muss ich immer noch denken und den habe ich geliebt. Es war ein ganz toller Mann und der starb, als ich 9 war. Und da war ich also mit Großmutter und Tante alleine. Die kleine Irmgard legte morgens ein Kissen in das offene Fenster und lehnte sich nach draußen. Sie träumte von einer anderen, von einer großen Welt. Mit 14 schrieb sie in einem Schulaufsatz, ihr größter Wunsch sei es, Hitler die Hand zu geben. Irmgard schüttelt den Kopf. Volkslieder und Volkstänze im Bund Deutscher Mädel. Noch während der Schulzeit Ausbildung zur Telefonistin für die Wehrmacht. Ein halbjüdischer Freund und ein anonymer Brief, der diese Freundschaft zerstörte. Der erste Kuss am Rand der Stadt im sogenannten Nachtigallenwald. Empfangen vom höflichen Soldaten Erich. Dann der Krieg. Schon am 3. September 1939 wird sie als Telefonistin dienstverpflichtet. Und dann der erste Mann, die erste Enttäuschung und später der Einsatz in Frankreich. Es war für mich natürlich ein Schock, dahin ganz allein und wie werde ich jetzt da fertig und so. Und dann nachher war es für mich aber gut, dass ich da also alleine zurechtkommen musste und in die weite Welt. Also damals war das ja schon Paris und Reims eine weite Welt. Ja. Nee? Also da war ich Paris 3 Jahre hast du auch gelebt? 3 Jahre in Reims war ich dann. Das war meine schönste Zeit. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai tout. Weinbergschnecken mit Kräuterbutter, die erste weiße Chiffonbluse und viele junge Männer. Wie ich es immer sage, es gab in Reims Champagner satt und Männer satt. Da war es sogar von Vorteil, dass Irmgard kurzsichtig ist und nie eine Brille trug. Also du hast schon ein bisschen ein faustisches Leben hinter dir. Ja, wenn man dann so unterwegs war, in Restaurants und so, und natürlich waren da, während des Krieges waren da in Frankreich überall Männer, vorwiegend. Und man fing ja an zu flirten, ganz unbewusst eigentlich so. Und ja, an dem Nebentisch, der noch weiter weg war oder so, da dachte ich immer, der scheint gut auszusehen, aber ich erkenne ihn ja nicht richtig. Aber trotzdem konnte ich immer einfach drauf losflirten, auch wenn ich ihn nicht richtig sehe. Also habe ich drauf losgeflirtet. Und wenn ich dann mal aufstehe, muss es zum Klo gehen. Da habe ich versucht, ein bisschen näher ranzugehen, wo der saß, um mal zu gucken, Peterle, wie sieht denn eigentlich wirklich aus. Mein liebes Peter. Meist sahen die alle ganz gut aus. Was hast du nur mit mir gemacht? Find keine Ruhe. In Frankreich hat sie ihre erste wahre Liebe gefunden. Peter, der in Reims eine Jagdfliegerausbildung machte. Gretchens Stube. Weiterdrehen, weiter. Ja, die nächste Szene nach Wald und Hölle. Gretchen Stube. Ja, das muss ich, das ist schön. Mhm. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verrückt. Mein armer Sinn ist mir zerstückt. Die blaue Uniform von den Fliegern war natürlich die schönste. Das war die schönste. Und die hatten also einen kleinen Dolch, hatten die alles hier so. Er war ganz toll. Ja, wie er aussah, er war dunkelblond, das Haar hatte keinen Scheitel, hatte das Haar zurück, was ich ganz toll fand. Blaue Augen, dunkelblondes Haar. Ja, war groß, aber schmal. Und ja, ich liebte ihn. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schaue ich zum Fenster hinaus. Nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt. Deines Mundes Lächeln, deine Augen Gewalt. Und seine Rede Zauberfluss, sein Händedruck und ach, sein Kuss. Wie ist es, wenn man so jung ist? Man hat keine Ahnung, aber irgendwo ist das Gefühl ja da, dass man es möchte. Man kann es doch nicht so selber noch nicht sich eingestehen und weiß auch noch nicht genau, was ist es eigentlich. Und dann, wenn man es dann erlebt hat, ich habe damals gedacht, oh Gott, das sieht mir jeder an, dass ich jetzt mit einem Mann geschlafen habe. Das habe ich damals gedacht. Ja, und das ist schon ganz eigenartig. Aber es ist wie alles, es ist ja auch so, wenn der erste Schritt passiert ist, dann kommt auch der nächste. Bevor der erste passiert, dauert es sehr lange und dann ist es ein bisschen schwierig, sich dem zu widersetzen. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, bin sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach dürfte ich fassen und halten ihn und küssen ihn so wie ich wollt. An deinen Küssen vergehen sollt. Die ganze Clique da, die ganzen Männer, wir waren immer 5 Pärchen damals. Und die trafen uns dann immer. Und dann, ja, da war es vorbei, da war ihre Ausbildung zu Ende und da mussten sie da und da und da hin. Und der erste von den 5, ja, der flog mit seiner, wie hießen die noch, mit seiner Me 109, wollte er seine Freundin dann imponieren und flog um den Kirchturm und kam da ran und stürzte schon in der Stadt ab. Das war der erste der Abstürze von den fünf. Ist ja keiner leben geblieben, ne? Ja, das war schon ganz schön traurig. Aber so war es ja mit den ganzen Männern in meinem Alter. Sind ja alle im Krieg geblieben. Alle. So wird's nie wieder sein. Nee, das ist da-di-da-da-da-da, da-di-da-da-da-da. So wird's nie wieder sein. Irmgards Verlobter Peter wird an der Ostfront abgeschossen. Ihre Zukunft erscheint ihr düster. So wird's nie wieder sein. Aber Irmgard ist jung. Sie ist schön. Und es gibt auch noch andere Männer. Während der Invasion der Alliierten sitzt Irmgard in einer Arrestzelle, dem sogenannten Bau. Sie ist nach einem Rendezvous wieder einmal zu spät in die Kaserne zurückgekehrt. In die Zelle darf sie nur ein Buch mitnehmen, das ist Goethes Faust. Sie verliebt sich in das Werk, lernt viel auswendig. Das Buch wird zu ihrem Lebensbegleiter. Wieder im Dienst bekommt Irmgard bald Heimaturlaub. Da habe ich also ziemlich viel Glück gehabt. Und ich bin zur rechten Zeit raus, als die Invasion begann. Invasion war schon im Gange, aber ich bin den dritten oder vierten Tag, wie sie im Gange war, bin ich nach Deutschland gekommen. Es lief alles ganz reibungslos. Aber ich habe dann erfahren, dass viele der Mädchen nachher, als in die Invasion nur weiter fortschritt, dass sich keiner um sie gekümmert hat und dass sie manchmal ganz übel nach Hause oder gar nicht nach Hause gekommen sind. Das ist alles passiert. Irmgard vergisst nicht, einen ganzen Koffer voller eleganter französischer Kleider mit nach Hause zu nehmen. Von Deutschland aus wird sie nach Dänemark versetzt. Dort aßen alle Mädchen Sahnetorte satt, lacht Irmgard. Nachher passten die französischen Kleider nicht mehr. Ich habe 139 Pfund gewogen, was ich nie wieder gewogen habe in meinem Leben. Nie wieder. So dick war ich da, aber da ich noch jung war, ging das so schnell weg wieder. In Dänemark erlebt sie das Ende des Krieges. 1945, als der Krieg zu Ende war, da haben wir erstmal mit Schreckschusspistolen in die Luft geschossen und sagten, oh, der Krieg ist aus. Und dann haben wir aber innegehalten und haben gedacht, ja, was kommt jetzt eigentlich? Wir waren sehr unsicher, was nun kommen sollte. Wir hatten 5 Jahre Krieg erlebt, jeder hatte keine richtige Heimat, keinen richtigen Beruf. Wir hingen so in der Luft eigentlich. Das wurde uns dann bewusst, nachdem wir erstmal uns gefreut hatten. Die Telefonistinnen bleiben einen Monat lang in der sogenannten Quarantänestation des englischen Lagers für Kriegsgefangene. Anschließend schafft es Irmgard nach Deutschland. Ich habe wieder mal Glück gehabt. Über viele Sachen im Leben. Und dann war ich in Deutschland. Irmgards Großmutter flieht aus Pommern zum Bruder nach Heusdorf in der Nähe von Hamburg. Meine Großmutter wohnte ja damals in Dachkämmerchen, weißt du ja. Mit einer Wirtin, die also etwas gemein zu den Flüchtlingen war, nicht? Irmgard ist sehr unglücklich darüber. Sie frieren. Sie leiden Hunger in den ersten Wintern nach dem Krieg. Und dann trifft Irmgard einen Mann und heiratet ihn. Die Ehe ist ganz in Ordnung, aber... Naja, und so lief das alles. Und ich wollte natürlich auch endlich mal von Heusdorf irgendwie weg. Endlich, nicht? Und das war eben eine gute Gelegenheit, dass ich meinen Mann geheiratet habe. Dann kam ich nach Hamburg und durch Heirat bin ich eben nach Hamburg gekommen. Und das war natürlich auch ein bisschen schon ausschlaggebend für mich. Nicht? Ich habe gedacht, ich will hier endlich weg, ist ganz egal, was ich heirate, diesen Mann jetzt, passt da. Meine große Liebe hatte ich, also heirate ich jetzt, was soll's. Die großen Lieben soll man ja auch nicht heiraten. Und ja, und so war das denn. Ne? Naja, wir hatten auch eine ganz gute Zeit. Also so ist es ja nicht. Und hatten 2 prächtige Kinder, wie es sein muss. So ist es. 2 Kinder hat sie mit ihrem Mann bekommen. Eine Tochter und einen Sohn. Ihr Sohn ist vor 2 Jahren gestorben. Wurde von einem Herzinfarkt einfach aus dem Leben gerissen. Es fällt auf, dass Irmgard mit der linken Hand die Kaffeetasse an den Mund hebt. Die rechte hat sie sich vor 10 Jahren gebrochen. Sie ist immer noch nicht voll beweglich. Aber ich komme damit zurecht, sagt sie und erzählt weiter. Meine Ehe, ja, das waren meine stillen Jahre. Was meint sie damit? Wie lange waren sie zusammen? Bestimmt fast 50 Jahre. Also 50 stille Jahre? All die Jahre ohne Glück? Sie wohnen erst in einer ganz kleinen Wohnung. Der Mann ist Gärtner, Irmgard in seiner Firma als Buchhalterin angestellt. Ja, das war auch eine schwere Zeit. Wir hatten auch wenig Geld damals. Mein Mann machte sich ja selbstständig als Gärtnermeister. Und die Anfangsjahre waren schwierig. Nachher, Ende der 60er, da boomte es ja sehr. Da hatten die Leute ein bisschen mehr Geld. Dann haben sie alle auch den Gärtner bezahlen können. Sonst ist es ja das allerletzte, was man im Haus macht. Ende der 60er Jahre gestaltet Irmgards Ehemann erfolgreich einen Garten für die Gartenschau in Hamburgs Park Planten und Blumen und bekommt dafür einen Preis. Da wurden wir alle eingeladen zu einem Ball. Das war sehr schön. War mein bester Ball, ja. Ja, da habe ich auch ein neues Kleid bekommen sogar, aber kein langes, sondern ein kurzes, aber es war mit so einem Rückenausschnitt, so einem kleinen Ärmel bis hier und so einem Rückenausschnitt, blau, ich glaube eine Schleife hinten, ich weiß nicht mehr genau, also in Blautönen, die mir ja gut stehen. Und ja, da habe ich mich sehr gut gefühlt, ja. Und da sind wir ja auch dann honoriert worden, da sind wir da so in so eine extra Lounge gekommen, wo es dann schon so einen kleinen Cognac gab, und dann trank damals ja Cognac, einen kleinen Cognac gab und ja, das war schon was. Es geht bergauf. Sie ziehen in ein neu gebautes Reihenhaus im Norden Hamburgs, das bis heute Irmgards Zuhause ist. Die Kinder werden groß, verlassen das Haus. Ihr Mann entdeckt eine neue Leidenschaft, die Malerei. Fast all die Bilder an den Wänden sind von ihm. Ja, das sind Kopien berühmter Meisterwerke, aber immerhin, sagt Irmgard, er hatte ein schönes Hobby und saß nicht einfach nur auf der Couch herum. 1998 stirbt er. Irmgard bleibt alleine. Und dann? Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fritzes. Kommt eine neue Herausforderung auf Irmgard zu. Mit 80 Jahren. Da war eine Anzeige im Abendblatt. Wer hat Lust, also nicht zu spielen, sondern daran zu arbeiten, irgendetwas zu entwickeln. Und das reizte mich. Ein Theaterprojekt mit Senioren und Jugendlichen auf der Bühne des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Wir haben ja unser Leben gespielt zuerst, weißt du? Mhm. Und das haben wir im Gegensatz zu den Jungen, also wir waren ab 65, die Jungen waren von 19 bis 25 und die sollten uns sagen, wie soll unser Leben werden? Und wir haben gespielt, wie ist es gelaufen? Ach so. Es war ein Riesenerfolg am Schauspielhaus. Waren das in der Presse lange drin und so, ja, das war ein großer Erfolg. Ja, so begann ich mit dem Schauspielern, ja. Ich habe nie was gemacht vorher. Mhm. Aber ich hatte schon Lust dazu. Die Gruppe gibt sich den Namen Blaue Stunde. Aus dieser Zeit kennt Irmgard auch ihren Gast, Stefan. Er hat schon mit Irmgard auf der Bühne gestanden. Das eine Stück hieß Blaue Stunde und da haben wir das für das Ganze genommen, ja. Blaue Stunde ist ja auch der Übergang in die Nacht. Ja, das auch. Wenn man das jetzt mit Lebenszeit in Verbindung bringt. Das ist richtig. Ich habe mehr so an diese Traumstunde gedacht, so ein bisschen, wo man so ein bisschen, wo es so dämmert, also wo es schon die Dämmerung ist, richtig. Aber ich habe nicht ans Ende gedacht, da denke ich immer noch nicht dran. Es hat auf jeden Fall was Romantisches. Ja, was Romantisches. In dem Theaterstück »Wie schön du verstehst, deine Füße zu setzen« geht es um Liebe und Erotik im Alter. Die Damen und Herren um die 80 erzählen ungeniert von früher und heute. Von ihren Liebesgeschichten, erotischen Abenteuern, von Fantasien, von Wünschen. Irmgard ist damals schon 85. Sie ist die Älteste in der Gruppe. Und sie wünscht sich einen Mann. Den Mann, der in dein Leben käme heute, wie wäre der? Wie alt wäre der? Wie sähe er aus? Er wäre natürlich jünger. Wie vieles jünger? 15 Jahre. 70 so. Denn die Gleichaltrigen, die sind mir alles zu klapprig. Wäre Sexualität für dich auch wichtig? Im Grunde ja. Wenn ich mit anderen Gleichaltrigen spreche, dann sagen die immer, bei ihnen ist gar nichts mehr. Und das glaube ich ihnen immer eigentlich gar nicht. Ich kann es gar nicht glauben. Was glaubst du daran? Dass bei den anderen Frauen in meinem Alter nichts mehr, kein Gefühl mehr für sowas ist. Das glaube ich ihnen immer nicht, weil ich es ganz stark habe. Das verstehe ich immer nicht. Irmgards Wunsch hat sich erfüllt. Sie hat nun einen jüngeren Freund. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin. Ach, könnte ich fassen und halten ihn. Und küssen ihn, so wie ich wollt. An seinen Küssen vergehen sollt. Aber selbst mit ihrer Tochter redet sie nicht darüber. Sie versteht das nicht, sagt Irmgard. Ganz anders als ihre Enkelin. Meine Enkelin hat ein offenes Ohr dafür. Und und finde das eigentlich ganz gut. Besser als meine, und mit der kann ich auch eher drüber reden. Da ist nicht diese enge Beziehung mit der Tochter. Und die Paula ist sehr aufgeschlossen. Und wir waren neulich gerade zusammen. Wir haben erst zusammen gegessen und dann kam ihr Freund noch dazu. Und. Ja, und da haben wir auch drüber gesprochen. Und sie freut sich für mich und sie findet das gar nicht gut. Und als mein Sohn noch lebte, mein Sohn hat ihn auch noch kennengelernt. Ja, und da meinte er auch, also Andreas fand das auch in Ordnung. Die beiden Männer mochten sich. Die sind auch so im geistigen Level, waren sie sich auch sehr gleich. Die mochten sich eigentlich und insofern, ja, ist das alles in Ordnung. Es fing eben so an, doppelt so alt verheiratet und 30 Jahre jünger verheiratet. So endet das. Ist doch komisch, ne? Denke ich immer. Naja, es gibt ja wirklich, also ich sage ja so, meine Freundin Ursula, die also 4 Jahre jünger ist und so weiter, die hat wirklich nur diesen einzigen Mann gehabt, ihren Ehemann. Tatsächlich. Und darf ich ja gar nicht sagen, wie viele ich hatte, dann dreht die ja durch. 20 waren es wahrscheinlich. Ja, ja. Wahrscheinlich schon, weil ich alles, ja. Ich habe mich geoutet, tut mir leid, das ist so, wie es ist. Ja, ich meine, meinst du, dass vielleicht du deshalb so viel Erfolg bei Männern hast, weil du so spielerischer Typ bist? Ach so, Erfolg bei Männern ist ja nur gut. No, also jetzt erzähl, also. Ja, kann ja sein, also ja. Weil ich eben locker bin, sag ich mal. Ja. Weil ich locker bin und weil ich dann irgendwie, ja, das Verkrampfte, was man hatte, wenn man nur mit 90 oder über 90 immer noch krampfig ist, dann ist es ja schlimm. Wenn man dann nicht endlich locker werden kann. Ich bin jetzt ja über die Grenze, ich kann mir alles erlauben, nicht in dem Alter. Das ist mit dem Lied, man müsste Klavier spielen können, ja, dann hat man viel Glück bei den Frauen. Mehr Glück bei den Frauen. Klavier spielen kann. Ja. Das war der Hieß-das, ja, das Hieß-das. Mit seiner weichen Stimme. Ja, der ist auch ziemlich alt geworden. Also 106, glaube ich. 106, glaube ich sogar. Donnerwetter. Muss ich mich heranhalten. Ja, auf dein Wohl. Auf deins. Naja, so ein ganz langweiliges Leben könnte ich mir auch gar nicht so denken. Dass ich dann immer so hier so ganz allein sitze. Das wäre furchtbar. Wenn das beendet wäre, dann würde ich... Das glaube ich schon. Irgendwie. Und 5 Jahre ist ja eine lange, lange Zeit. Am Samstagnachmittag treffe ich Irmgard. Schwarze Sonnenbrille, dunkelblaue Bluse mit weißen Punkten in einer Einkaufsstraße vor einer Boutique. Das sind Röcke, Röcke trage ich ja auch nicht mehr. Guck mal, Plissé-Röcke wieder, wie früher. Lustige Plissé-Röcke, ich glaube, ich tot. Ja, gut. Ja, und auch dieses finde ich nicht so... So aufregend. Nee. Ja, vielleicht wird man zu anspruchsvoll oder weil man sowieso schon die ganzen Jahre den Schrank voll hat und es wiederholt sich ja. Die Mode wiederholt sich ja echt. Was sollte ein anderes machen? Mit kleinen Variationen wiederholt sie sich. Sowas ähnliches ist so durchbrochen. Sowas habe ich noch zu Hause hängen. Mhm. Kleine Pünktchen. Pünktchen ist auch ganz witzig. Aber, also bis auf diese Jacke zum Überziehen gefällt mir hier gar nichts. Nichts ist mit Shoppen. Irmgard geht unzufrieden weiter. Ihr Gesicht ist angespannt, ihre Lippen zusammengepresst. Und erst jetzt bemerke ich die vielen tiefen Falten um ihren Mund, die ich vorher nicht wahrgenommen habe. Ja, der Geliebte lässt auf sich warten. Sie befindet sich mal wieder in der berühmten Warteschleife. Sie geht unsicher, bewegt sich sparsam. Jeder Schritt tut ihr weh, sagt sie. Diese blöde Zerrung am Bein, die sie sich beim Treppensteigen geholt hat. Wir setzen uns in ein Café. Also da ich bislang sehr gut zu Wege war und mich gesund fühlte und erst seit 8 Tagen dieses Beinproblem habe, habe ich mich bis dato eigentlich nicht alt gefühlt. Jetzt, wo ich nicht so ganz gut gehen kann, jetzt ganz plötzlich, da denke ich, mein Gott, du bist ja alt. Man muss schon tapfer sein, sagt sie. Und wendet ihr Gesicht der Sonne zu. Zum Kaffee bestelle ich ein Stück Kuchen, Irmgard ein Mettbrötchen. Es muss etwas Handfestes sein, murmelt sie, kaut langsam, hält ihre Tasse mit der linken, der gesunden Hand, trinkt mit kleinen, vorsichtigen Schlucken. Alleine würde sie nie in ein Café gehen, ihren Kaffee kann sie auch zu Hause trinken. Alleine würde sie sich hier sehr einsam fühlen. Manchmal fühlt sie sich auch zu Hause einsam. Ja, vielleicht, wenn man auf der Terrasse sitzt und bei den Nachbarn ist Besuch und die unterhalten sich und lachen, dann denke ich, ich sitze hier so alleine rum. Dann kommt es am ehesten. Im Winter, wenn man drin sitzt, merkt man es weniger. Dann fühlt man sich auch geborgen in der Wohnung. Aber so, wie gesagt, bei schönen Sommerabenden, dann möchte man eigentlich nicht so gerne allein sein. Sie hebt die Hand, zeigt irgendwo nach vorne. Ja, dort, am Ende dieser Straße und noch ein Stück geradeaus. Dort ist der Niendorfer Friedhof. Dort ist ihr Mann begraben. Jedes Jahr pflanzt sie erst die violetten Stiefmütterchen mit dem gelben Herz in der Mitte. Und dann die roten Begonien. Und ich müsste eigentlich dringend mal hin, ich war den ganzen Winter nicht dort. Und ja, das ist eigentlich im Grunde von Kindesbeinen an bin ich es gewohnt, im Friedhof alles für Ordnung zu sorgen. Mit meiner Großmutter zusammen sind wir fast im Sommer jeden Tag zum Gießen zum Friedhof abends gegangen. Und nun habe ich mich nicht drum gekümmert und ich weiß nicht, wie es aussieht. Also ich muss mal gucken, was ich da mache. Das liegt mir dann auf der Seele. Wenn ich abends im Bett liege, denke ich, mein Gott, der Friedhof. Und dann vergesse ich es wieder. Ja. Everybody loves somebody sometimes. Wir sprechen über ihre Tochter, die weit entfernt wohnt und Irmgard nicht sehr oft besuchen kann. Über die Enkelin, die immer viel zu tun hat, im Studium, mit ihrem Freund und ihrem Hobby Fußball. Ach ja, Irmgard muss noch was im Supermarkt besorgen. Wir gehen zusammen bis zur U-Bahn, fahren zwei Stationen, dann verabschiedet sie sich, steigt aus. Ich spüre noch ihre leichte Hand in meiner, während sie langsam und tastend den Bahnsteig entlang geht. Soll ich doch noch aussteigen und Irmgard in den Supermarkt begleiten? Sie braucht Toilettenpapier, Taschentücher und Spülmittel. Wie wird sie das alles alleine tragen können? Am Abend rufe ich sie an. Sie nimmt gleich ab. Ich wusste, dass du es bist, sagt sie. Wer könnte sonst noch so spät anrufen? Trinkst du dein Glas Wein? Ja, sagt sie, wie immer Weißwein. Und ich trinke Rot. Prost, sagt sie. Prost, antworte ich. Wie fühlt es sich an, mit 95 jeden Abend alleine zu sein? Irmgard hat recht. Man muss schon tapfer sein. Am Sonntag schaue ich wieder bei Irmgard vorbei. Sie empfängt mich in aufgeräumter Stimmung. Er hat sich gemeldet. Er hat angerufen und gesagt: Na Hase, spielst du wieder Wird das Leiden? So ist er ja. Und nun war alles wieder gut. Ja, Hase, sagte er eigentlich zu mir. Ja, ja, Hase. Bei meinem Mann war das ja auch so. Der sagte Mutti. Der nannte mich immer Mutti, weil ich nur Mutti war. So war das früher. Mutiert von der Mutti zum Hasen. Das heißt, dass es weitergeht. Das heißt, dass er morgen am Montag wie üblich wieder zu Irmgard kommt. Was man sich gar nicht so erträumen kann. Ist sie nun glücklich? Zufrieden, antwortet sie. Glück ist nur für einen Moment. Es hält ja nicht eine Stunde an oder drei oder den ganzen Tag. Dass man den ganzen Tag richtig glücklich ist. Das richtig glücklich sein ist ein Moment. Ist ein Moment. Kann auch jetzt sein, ich mit meinem Freund hier zusammen sitze. In dem Moment denke ich, genieße es erst. Es ist so schön, wird es nie wieder. Also genieße es, wenn wir sagen, halt es fest. Also das ist jetzt wunderbar. Und mehr kann nicht kommen in deinem Leben, als das, was jetzt ist. Das denke ich so, weißt du? Ja, es ist ja so, denke ich mal, wenn man das gar nicht wieder kennengelernt hätte, diese Zweisamkeit, dann vermisst man es auch nicht. Aber wenn es jetzt vorbei wäre, wäre es schlimm. Dann würde ich es ja so vermissen. Und andere, die meisten, denken an sowas ja auch gar nicht mehr. Ich weiß, also das ist schon bald 20 Jahre her, da war ich also nicht 1970, dass schon eine gleichartige Frau sagte, na ja, nun ist es ja bald zu Ende mit uns und da kommt ja nichts mehr. Und ich dachte, was redet die Frau eigentlich? Ich will noch so allerhand. Aber so ist es ja meist schon. Ne? Und früher, ich denke noch an meine Großmutter, die war ja immer in Schwarz, als mein Großvater gestorben war, ging sie ja nur in Schwarz und hatte so ein Kapotthütchen auch, so ein schwarzes, und ging auch sehr langsam. Und da war eigentlich auch nichts mehr in ihrem Leben. Also sie ist ja schon 2 Jahre bevor ich, also sie ist mit 91 gestorben, ist also schon tot, wo ich jetzt im Alter bin. Aber trotzdem, wenn ich denke, wie ihr Leben war, das ist gegen meins, das ist wie Tag und Nacht. Wie Tag und Nacht. Das war auch so üblich. Also der Mann ist tot, du bist jetzt Witwe, du gehst so in Schwarz und da kommt nichts mehr und nun begnüge dich mal. So ungefähr sehe ich das. Und das taten denn diese Frauen auch. Und das war eigentlich traurig, dass die eigentlich schon so irgendwie nur auf ihren Tod warteten. Und da passierte gar nichts. Und das ist eben Gott sei Dank anders geworden. Ne? Mhm. Sie sitzt in dem Sessel mit dem Blick auf ihren kleinen Garten. Dort blühen Rosen. Dort begrüßen sich jeden Tag aufs Neue 2 Gartenfiguren. Eine Ente und ein Hahn. Wenn das Wetter gut ist, geht sie durch den Garten weiter bis zu ihrer Wiese, setzt sich auf eine Bank. Wie neulich, als sie einem jungen Mann beim Kreuzworträtsel geholfen hat. Oder sie geht noch ein Stück weiter. Da kommen die Schrebergärten. Dort kennt sie ein Ehepaar, die laden sie immer zu einem Gläschen Wein ein. Wenn das Wetter schlecht ist, ist es auch nicht schlimm. Man kann ein schönes, dickes Buch lesen und den Garten durch die Glastür betrachten. Dort ist doch das Licht. Dort ist doch das Leben. Die Dunkelheit verträgt sie nicht. Ganz anders als ihr Mann. Ihr Mann war völlig anders. Und am Schluss war es wirklich ganz schlimm. Wenn ich dann kam, dann saß er hier irgendwo, saß er in die Ecke, also ganz in die Ecke, wo es am dunkelsten war. Dann saß er ganz im Dunkeln. Das war also schon zwei Jahre vor seinem Tod. Wenn ich komme nach Hause, er sitzt da ganz in der Ecke und es ist alles dunkel. Ich sag, was machst du denn hier? Warum machst du das denn dunkel? Ja, fand ich ganz gut so und so. Und das war schon der Anfang vom Ende. Denke ich mal, nicht? Denke ich mal schon. Ich werde nicht auf die Idee kommen, mich ins Dunkel zu setzen da irgendwie, ne? Das war schon so, auch in seinem Blick war da sowas, weißt du? Das ist, auch bei meiner Tante habe ich es erlebt. Als ich sie zum letzten Mal besucht hatte in Heusdorf und wir verabschiedeten und sie winkte mir so zu, da war irgendwas in ihrem Blick, wo ich nachher dachte, das war schon so der Abschied. Hm. Sie dreht den Kopf ein Stück zur Seite und zeigt auf den Kamin. Dort stehen Fotos ihrer Lieben. Ihr Mann ist nicht dabei. Wann hat sie sich in ihrem Leben am glücklichsten gefühlt? Wann war denn das? Ja, zuerst, als ich mein erstes Kind bekommen habe, eigentlich schon, ja. Da war ich sehr, sehr glücklich. Da habe ich wie so ein Weltwunder, sah ich mein eigenes Kind dann an. Und er war auch ein süßes Baby. Alle blieben stehen und guckten in den Kinderwagen. Das war sehr prägend, muss ich sagen, ja. Mhm. Das Bild des verstorbenen Sohnes steht auch auf dem Kamin. Mit ihm hat sie sich sehr gut verstanden. Sie waren sich irgendwie ähnlich, sagt Irmgard. Und haben jedes Mal bis Mitternacht geredet, wenn er zu Besuch kam. Er fehlt ihr sehr. Also wenn ich nicht meinen Freund hätte, wäre ich wirklich verdammt alleine. So ist es. Der hat mir sehr, sehr geholfen. Er hat mir schon geholfen, an dem Tag, als ich zur Beerdigung fuhr. Da kam er noch morgens hierher und brachte mir Frühstücksbrötchen und so und hat sich um mich gekümmert, echt um mich gekümmert. Das hat mir natürlich geholfen. So ganz alleine wäre es natürlich viel, viel, viel schlimmer. Nee? Trotzdem ist an für sich, es ist grausam, wenn man ein Kind verliert. Gerade jetzt denke ich an ihn dauernd immer, weil ich jetzt auch Geburtstag gehabt hätte. Und, ja, wäre 63 geworden. Ja, das ist schon böse. Und manchmal so nachts oder morgens im Bett, dann kommen diese ganzen schlimmen Gedanken, ja, weißt du, die kommen dann ja irgendwie und dann denkst du dran und dann wundere ich mich manchmal selber, dass ich es so gut verkraftet habe. Ich muss schon robust sein, das ist schon richtig. Ich muss schon ziemlich robust sein. Ich höre zu und blicke auf diese Woche zurück, die ich mit Irmgard verbracht habe. Denke an meine Neugier, mein Misstrauen, mein Befremden, an meine eigenen Ängste und Sehnsüchte. Und an die Nähe, die Irmgard mir schenkt. Meine Mutter ist leider gestorben, als ich anderthalb war. Sie hatte Kopfgrippe, das grassierte damals. Und ich habe sie nie kennengelernt, leider nie kennengelernt. Und das fiel mir erst also richtig doll auf, als ich meine Enkelin im Arm hielt. Und da dachte ich, mein Gott, du warst so klein wie dies deine Würstchen da jetzt. Und da hast du deine Mutter verloren. Du hast nie deine richtige Mutterliebe gehabt. Meine Großmutter, die mich dann zu sich nahm, hat für mich gesorgt. Und hat es auch gut gemeint. Aber sie konnte selber keine rechte Liebe geben. Auch in ihrem eigenen Leben nicht. Behaupte ich es mal. Auch in ihrer Ehe nicht und so. Und das war natürlich immer ein kleiner Gute-Nacht-Kuss. War da, aber das war nicht Umarmung und nicht Liebe, weißt du. Und das ist eben, was ich immer gesucht habe. Ich denke auch, dass ich, sage es jetzt mal, viele Männer hatte, war nicht nur der Krieg schuld, sondern auch die Suche nach wirklicher Liebe. Ich habe verzweifelt nach richtiger Liebe gesucht, die dann letztendlich doch immer gar nicht so da war. Oder eben sofort durch Schnitt getrennt wurde, weil man eben wieder auseinander musste. Das sehe ich jetzt so, aber es stimmt, weiß ich nicht. Ich sehe es aber jetzt so, dass es mir eben verdammt gefehlt hat. Und mein Mann war auch kein zärtlicher Mann. Und jetzt endlich habe ich etwas Zärtlichkeit gefunden. Jetzt endlich. Verstehst du? Ja. Ihr Gesicht bekommt mädchenhafte Züge. Und wieder ist da dieses ansteckende Leuchten in ihren Augen. Ja, unsere Deutschlehrerin, die liebte Goethe über alles und Schiller hatten wir fast gar nicht. Und von Goethe mussten wir alle Liebesgedichte lernen. Auch Willkommen und Abschied. Und dann war der Schlusssatz, in deinen Küssen welche Wunde und so weiter. Und sie sagte, meine Damen, mehr Gefühle, nein. Und wir waren doch 13, 14 und sollten ja gar keine Gefühle in der Art haben. Aber sie war dann ganz begeistert, mehr Gefühle, meine Damen. Und deswegen ist es auch meiner Liebesgedichte geblieben eigentlich. Ja, sie liebte die Liebesgedichte und meinte immer, ja, meine Damen, ist das nicht wunderbar? Und wir waren noch so Kichererbsen, wir kicherten ja noch über die Liebe, weil wir sie so noch nicht erfahren hatten. Und so war das ganz, ganz lustig eigentlich. Doch ach, schon mit der Morgensonne verengte Abschied mir das Herz. In deinen Küssen welche Wonne, in deinem Auge welcher Schmerz. Ich ging, du standst und saßt zu Erden und sah es mir nach mit nassem Blick. Und doch, welch Glück, geliebt zu werden. Und lieben Götter, welch ein Glück. Es schlug mein Herz geschwind zu Pferde, es war getan, fast wie gedacht. Der Abend wiegte schon die Erde, und an den Bergen hing die Nacht. Schon stand im Nebelkleid die Eiche, ein aufgetürmter Riese da, wo Finsternis aus dem Gesträuche mit 100 schwarzen Augen sah. Mit 100 schwarzen Augen sah. Irmgard im Glück. Feature von Julia Solowjewa. Es sprach Ulrike C. Czarre. Technische Realisation Tobias Falke und Nicole Graul. Regie Sven Stricker. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016. Doch frisch und fröhlich war mein Mut. In meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. In meinen Adern welches Feuer, in meinem Herzen welche Glut. Oh, welche Glut, oh, welche Glut. Wir trinken jetzt erstmal auf das Hier und Heute und weil ich sage, mir geht es gut und ich lebe bewusst jetzt und mir gefällt es jetzt. Und ich denke gar nicht so unbedingt immer zurück. Denke ich eigentlich nicht. Weil ich glücklich und zufrieden bin, wenn es so bleibt.